Da fliegt Ravelaar. Nach der Kurzgeschichte von Jan Willem van de Wetering. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Es war ein frischer Spätsommertag mit einer blassen Sonne, noch eingehüllt von einem sich gerade lichtenden Nebel. Brigadier Rinus de Geer, ein großer, schlanker Mann mit freundlichen braunen Augen und einem sorgfältig gebürsteten Schnurrbart, ließ einen alten, klapprigen VW glücklich über die Biegung des Amsteldeichs schnurren und steuerte auf die Stadtgrenze zu. Als der Wagen seine Geschwindigkeit erhöhte, wachte der Beifahrer auf, ein etwas älterer, gewichtiger Mann in einem zerknitterten, dreiteiligen Anzug bester englischer Provenienz. Fahren wir irgendwo hin? Adjutant Reibstra fuhr sich mit seinen riesigen Händen durch die kurzgeschnittenen Stoppeln seiner weißen Haare. Der Funk meldete ein Feuer und eine Leiche. Brigadier de Geer bewunderte einen Schwarm Enten, der dicht über dem Fluss herangeflogen kam. Außerhalb? Ganz in der Nähe. Adjutant Reibstra und Brigadier de Geer arbeiteten für das Morddezernat des Amsterdamer Polizeipräsidiums. Sieh mal da, Adjutant. Der Adjutant starrte nach vorn und konzentrierte sich auf eine große, kugelförmige, pechschwarze Wolke, die langsam hinter hohen Bäumen hervorquoll. Du meinst, dass sich hinter dieser Umweltverschmutzung da eine Leiche verbirgt? Mit lautem Gehupe und Geklingel raste ein Feuerwehrwagen an ihnen vorbei und der VW manövrierte um nachlässig geparkte Streifenwagen, bis ein Wachtmeister breitbeinig vor imposanten gusseisernen Torflügeln Einhalt gebot. Was ist los? Der Wachtmeister blickte finster drein. Unfall! Der Adjutant und der Brigadier stiegen aus und schritten über den Kies des Zufahrtsweges. Eine höchst stattliche Villa. Nicht mehr lange. Ihr da mit eurer Brustkübel! Haut sofort ab, verstanden? Es sind noch mehr Feuerwehrwagen im Anmarsch. Zwei große rote Wagen donnerten vorbei, während de Geer den VW auf die Seite fuhr. Warum Mord? Wumm! Feuerwehrmänner mit roten Gesichtern unter glänzenden Helmen entrollten Schläuche. Da drüben, auf dem Deich, sind wir in aller Ruhe Streife gefahren. Und urplötzlich, krachum, flogen alle Fenster raus. Funken und Flammen stoben auf. Und was sonst nicht alles. Dann sind wir hierher, um nachzusehen, ob noch jemand zu retten ist. Aber nichts. Die kleine Dame war hinüber. Lag hier überall in kleinen Teilen verstreut. Der Arm des Wachtmeisters deutete in einem weiten Bogen vage eine Richtung an. Abscheulich, sage ich Ihnen. Na, sicher der Gasherd. Habe ich häufig genug erlebt. Nicht funktionierende Zündflammen, ist bekannt. Ich stelle mich ab sofort auf elektrisch um. Nein, nein. Eine Bombe explodierte. Ich habe es selber genau gehört. Einen Knall haben Sie eine gehört. Eine Bombe. Die Menschen sind so schlecht. Ja, ja, da stimme ich Ihnen zu. Aber alles, was wir wissen, ist ein erschütternder Knall und dann eine unschuldige Leiche. Was haben Sie sonst noch bemerkt? Da war noch ein fetter Kater mit einem dicken Pelz und kurzem Schwanz. Er steckte oben im Rauchfang von dem offenen Kamin. Wir hörten ihn um Hilfe jammern. Ich zerrte an dem Rest seines Schwanzes, aber das Tier steckte einfach zu tief drin. In der Nähe sprach ein anderer Wachtmeister mit einer Frau, die gleich darauf davoneilte und dichte ihr nach. Wer war das? Die Nachbarin. Sie wurde durch den Knall alarmiert. Sie geht jetzt nach Hause, um Mynheer Ravelaar anzurufen. Die Tote in der Villa ist nämlich Mynheer Ravelaars Ehefrau. Krebstra schlenderte fort von dem Qualm in Richtung Park und de Geer kam ihm nachgerannt. Na, etwas schlauer geworden, Brigadier? Der Kater, den es in den Rauchfang hochgeschleudert hat, heißt Max. Ordentlicher kleiner Kerl mit Grips und Sinn für Humor. Mynheer Ravelaar, der Kerl, der hier wohnt, ist benachrichtigt und mit seinem Déjà-vu auf dem Weg hierher ist Anwalt. Wie passt ein Kleinwagen zu dieser opulenten Eleganz? Ja, nach Aussage der Nachbarin haben wir es mit ziemlich verrückten Leuten zu tun. Die gnädige Frau bewohnte die Villa, während der getrennt lebende Mann mit dem Gesindehaus vorlieb nehmen musste. Sie wurde als durchaus verstört bezeichnet und er als ganz zweifellos recht merkwürdig. Der Wind trieb den Rauch zumeist in Richtung des Flusses. Ein Spaziergang in aller Ruhe wird einen klaren Verstand schaffen. De Geer strich über die Rinde eines mächtigen Baumes. Diese Pappel muss über 100 Jahre alt sein. Und die Eiche da drüben dürfte noch länger hier stehen. Stell dir vor, inmitten dieser altehrwürdigen Pracht zu wohnen. Was ist denn das für ein kleines, anmutiges Gebäude? Reibstra öffnete die Tür. Eine Garage. Und enthält das neueste Mercedes-Benz-Modell. De Geer öffnete eine andere Tür. Eine steile Treppe mit einem Mahagoni-Geländer. Vielleicht ist das die Behausung des Herrn. Sie setzten ihren Spaziergang fort und auf ihrem Weg begegnete ihnen ein kunstvolles Felsarrangement, überwachsen von den verschiedensten Moossorten. Eine Kunst, wie sie in Japan von den Zen-Klöstern aufs Vollkommenste gepflegt wird. Ein Rosengarten und ein Treibhaus mit einer ganzen Kollektion von Orchideen. Noch mehr Wohlstand, noch mehr Schönheit. Etwas entfernt sahen sie einen antiken Gartenpavillon mit pilzförmigem Dach, überragt von einem gigantischen Kirschbaum. Da wird unser Paar den Tee eingenommen und Cremetörtchen dazu gegessen haben. Cremetörtchen werden sauer, wenn es an Harmonie fehlt. Der Adjutant holte zu einer allumfassenden Bewegung mit dem Arm aus. Aber wie auch immer, hier hat sich irgendjemand auf liebevolle Weise um all das gekümmert. Paar. Na, was heißt ja Paar? Der Rier runzelte die Stirn und hielt sich die Nase zu. Oh, Unrat voraus. Ein trüber Teich mit fauligem Wasser unter einer zusammengebrochenen Holzbrücke. Extrem faulig. Rebstra rieb sich das Kinn. Denkst du nach? Rebstra lächelte. Das tue ich öfter. Im Auto schläfst du meistens. Tiefe Konzentration wird häufig mit Dahindösen verwechselt. Der Adjutant schaute sich aufmerksam um. Tja, warum das wohl, Brigadier? Warum auf einmal eine so in Kontrast stehende Verwahrlosung? Gestikulierend kam der eine Wachtmeister angelaufen. Der Chef der Feuerwehr verlangt Sie beide, dringend zu sprechen. Der Wachtmeister brachte den Gestank dicken Qualms mit. Aschenflocken flogen von ihm auf und setzten sich auf Rebstras dunkelblauen Anzug, wo der Adjutant sie zu Schmutzflecken zerrieb. Berichten Sie über den Stand der Dinge. Das Feuer ist unter Kontrolle und der Schaden begrenzt. Aber die Frau bleibt weiterhin tot. Wie geht's, Max? Der Wachtmeister schauderte. Ist er in Ordnung? Zum Schluss ist er aus dem Rauchfang geplumpst. Der Wachtmeister ließ eine halb gerauchte Zigarette fallen und trat sie auf dem Weg aus. Das arme Pilzknäuel war schon völlig durchgebraten. Und Sie sollten lieber den Täter fassen, als hier spazieren zu gehen. Die Nachbarin ist wiedergekommen und hat erzählt, was sich hier im Laufe der Jahre alles zugetragen haben muss. Tatsächlich. Ich weiß jetzt, was Sache ist. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Informieren Sie lieber die zuständigen Personen. Der Wachtmeister redete ausdauernd und Dechir fasste die beiden Seiten der Gleichung knapp zusammen. Also, anhaltende häusliche Konflikte auf der einen Seite und auf der anderen vorsätzlicher gewaltsamer Tod. Na, das kommt davon, wenn sich sowas zu lange hinzieht. Der Adjutant wischte sich über die Backen seines vollen, freundlichen Gesichts. Ich war selber mal verheiratet. Gar nicht auszudenken. Könnte es Selbstverteidigung gewesen sein? Die gnädige Frau stößt den Herrn in Armut, verweist ihn in das Gesindehaus. Er hat all die harte Arbeit am Hals und sie spielt die Herrin im Schloss. Er darf nur den Zweitwagen fahren. Ich verstehe. Dann sollten wir uns der anderen Seite der Betrachtung zuwenden. Der Wachtmeister trat auf dem Zigarettenstummel herum. Richtig, richtig. Der verabscheuungswürdige Dämon von Ehemann deponierte eine Bombe im Haus. Wir haben die Fenster schließlich fliegen sehen, aber was kümmert ihn das? Bestimmt ist er entsprechend versichert. Eine Bombe? Mit deiner Zündschnur bis zu seinem Büro in der Stadt? Ich bitte Sie, da haben wir heutzutage wirklich andere Zündmechanismen. Tick-Tack. Oder eine Fernzündung mit Antenne. Langsam näherten die drei sich wieder der Stätte des Unheils. Sie blicken wohl nicht durch, was? Ich sehe da nur den reinsten Vorsatz. Ravela muss sich sogar den Wetterbericht angehört haben. Heute Morgen hat der Wind gedreht. Wochenlang hat er von der anderen Seite geblasen. Wäre der Wind von der falschen Seite gekommen, dann hätte das Feuer mit Sicherheit ein paar wertvolle alte Bäume beschädigt und auf seine Wohnung übergegriffen. Ein Jurist? Ein Rechtsanwalt? Ein Meister unserer menschenfreundlichen Gesetze? Der Wachtmeister entschuldigte sich und Rebster und Dechir betraten das verwüstete Haus. Wo sind Sie eigentlich abgeblieben? Mit viel Schweiß und Mühe findet man hier etwas Interessantes heraus und keiner ist da, um es sich anzusehen. Oh Mann! Etwas Feuchtes fiel von der hohen Decke des Raumes herab und Rebstra wich zur Seite. Ein Rest der Gnädigen. Das meiste von ihr haben wir sorgfältig in einen Plastikbehälter zusammengekratzt und in den Krankenwagen geschafft. Der Feuerwehrhauptmann hielt Rebstra einen kleinen Gegenstand in einer durchsichtigen Plastikumhüllung hin. Was ist das? Ein Stück Messing. Von der Hülse eines Schrapnells. Mit solch einer Messing-Ummantelung wurde es als Granate für Kanonen verwendet. Eine Ummantelung und abgefeuert aus einer Kanone. Messing hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Kupfer und die Gnädige muss eine große Kupfersammlerin gewesen sein. Überall im Haus lagen zerfetzte Tabletts, Krüge und Kübel, die es wohl aus den Regalen gerissen hat. Ach, jetzt begreife ich. Jemand hat das Haus mit einer vollautomatischen Kanone in die Luft gejagt. Fast ins Schwarze getroffen. Die Ummantelung explodierte, das heißt, das Ding krachte nicht in einem Kanonenrohr los, sondern flog hier auf einem Regalbrett auseinander. Aber wie das? Keine Ahnung. Der Wachtmeister tauchte wieder auf. Ein Unfall? Natürlich ein Unfall. Was sonst? Ich werde es Ihnen erklären, wie sowas passiert. Die Gnädige fand zufällig einen Nagel, steckte ihn in die Zündkapsel der Granate und schlägt dann mit dem Hammer zu. um auszuprobieren, was wohl passieren würde. Alles ein Unfall. Aha. Krebstra applaudierte. Das ist mein Hobby. Ich mag es ab und zu mal ein bisschen an solchen Sachen herumzuknobeln. Wenn ich gerade Zeit übrig habe. Und weiß vielleicht auch einer, mit was für einer Art Granathülse wir es zu tun haben? Oh, ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich mir einer Sache nie so ganz sicher bin. Aber ich bin mir fast sicher, dass das hier der Teil einer Oerlikon-Granate ist. Ich war nämlich Soldat und habe solche Granaten in Kisten herumgetragen. Ich habe mal solche Granaten in einer Terroristenwohnung gefunden. Er deutete Länge und Stärke an und der Wachtmeister nickte dazu. Da ist er. Er schleicht gerade aus seinem Deux-Chevaux heran, mit dem er gekommen ist. Es muss Ravela sein, der Verdächtige. Sie übernehmen ihn, Chef. Wenn er die Opfer gesehen hat, können Sie ihn zu uns schicken. Wir werden im Gartenpavillon auf ihn warten. Meneer Ravela, darf ich Ihnen Brigadier de Gier vorstellen? Ich bin Adjutant Krebstra. Wie bitte? Bitte vielmals um Verzeihung. Ich bin hocherfreut, Sie beide zu treffen. Ich lachte gerade, weil da fliegt Max. Was meinen Sie? Ravela schlug sich auf seinen kahlen, polierten Schädel und Freudentränen liefen ihm über die dicken Backen. Ich bitte Sie um Verzeihung, aber ich finde das Ganze wirklich komisch. Die Kriminalbeamten warteten ab und Ravela gelang es, mit der Zeit seine Gefühle wieder in den Griff zu bekommen. Was halten Sie von einem kleinen Drink? Kommen Sie mit in meine bescheidenen Gemächer? Stehen Sie noch unter Schock? Ganz und gar nicht. Aber eine kleine Stärkung wird uns allen gut tun. Krebstra nahm ein Lemon Soda, De Gier entschied sich für ein Glas Wasser und Ravela füllte sein angeschlagenes Glas mit billigem Geneva. Auf das Ende und auf den Neuanfang. Ravela erhob seinen Drink. Da fliegt Max? Alice im Wunderland. Englische Literatur. Eine Anspielung auf eine wenig bekannte Stelle. Erzählen Sie uns mehr darüber. Ravela lächelte. Meine Frau Alicia lebte auch in einer sehr andersartigen Welt. Die Kriminalbeamten lächelten ebenfalls und es entstand eine längere Pause, während der Ravela aufstand, um ein Buch aus einem Regal zu holen. Lassen Sie mich die entsprechende Stelle suchen. Also, Alice wächst schnell heran und steckt in einem Haus fest. Neugierige Tiere kommen vorbei und sie sind vor dem Haus. Eine Eidechse wird von ihnen zum Kundschafter ausgewählt und der arme Kerl wird in den Schornstein des Hauses geschickt. Alice schleudert ihn mit einem Tritt wieder hinaus. Ravela wischte sich die Augen mit einem großen Taschentuch. Ach du meine Güte, da ist die Stelle. Die Tiere draußen sehen Bill, das ist die Eidechse, wie eine Rakete in den Himmel fliegen und schreien, da fliegt Bill. Ravela ließ das Buch fallen, das Krebstra aufhob und wieder ins Regal zurückstellte. Sie mögen diese Stelle? Adjutant, Sie müssen mir doch zustimmen, dass dies eine komische Situation ist. Für mich ist das die beste Szene in meiner Lieblingserzählung. Nicht besonders lustig, zumindest nicht in diesem Zusammenhang. Nicht einmal dann, wenn ein wirklicher kleiner Teufel in den Himmel fliegt? Direkt aus Alicias Horrorvilla? Nein. Ravelas dünne Augenbrauen tanzten vor Empörung. Erzählen Sie mir doch nicht, dass Sie nicht zu würdigen wissen, was sich hier ereignet hat. Es passt doch alles wunderbar zusammen. Alicias quälende Anwesenheit wurde größer und größer. Und als Ersten hat sie mich mit einem Tritt hinaus befördert. Da fliegt Ravela. Und all die Tiere in ihrem Unterbewusstsein. Dann gewann ihre Bösartigkeit in der Gestalt von Max, dem mächtigen Kater, Oberhand, bis Gerechtigkeit geübt wurde. Und dann, entschuldigen Sie, da fliegt Max? Nein? Nein. Sind Sie verrückt geworden? Nein. Ravela nahm die Flasche Geneva, füllte sein angeschlagenes Glas auf und trank, während de Gier sich die Bücher auf dem Regal ansah und seinen Zeigefinger über eine ordentliche Reihe ledergebundener Bände wandern ließ, die eine vollständige Aufsatzsammlung über die Anwendung der Steuergesetze enthielten. Das ist Ihr Spezialfach, vermute ich. Mein Beruf. Ich befasse mich mit der Gerechtigkeit. Sie sind also nicht verrückt? Nein, normalerweise nicht. Aber die Umstände werden meinen augenblicklichen Geisteszustand entschuldigen. Sie können diese Überlegung ruhig vergessen. Wahnsinn erfordert die Beweiserbringung, dass der Beschuldigte für sich und für andere eine Gefahr darstellt. Weitere Umstände spielen eine Rolle. Eine unregelmäßige Lebensweise? Ich bin so regelmäßig wie nur irgendwer. Verantwortungsloses Verhalten? Ich bin dafür bekannt, dass ich meine Rechnungen immer bezahle. Max starb qualvoll. Dieses haarige Monster hat mich jahrelang genervt. Kaum will man die Rosen beschneiden, bereitet schon ein fauchendes, krallendes Ungeheuer hinter einem Busch einen Angriff vor. Kaum erfreut man sich an dem säuberlich gehackten Kies, bereitet Max sich daraus ein riesiges Katzenklo. Ich aß altes Brot und Max bekam Lachs und geräucherten Aal. Ravela ließ die Geneva-Flasche ärgerlich gluckern. So viel zu Max. Ihre Ehefrau wurde durch eine explodierende Granate in den Tod gesprengt. Teile von ihr hängen immer noch in der Wohnzimmerdecke der Villa. Haben Sie sich da auch mit der Gerechtigkeit befasst, mein Herr? Ravelas Fingerspitzen kneteten an seinem Trinkgefäß herum. Wir können auch technisch werden. Was hat eine Granate in einer geschmackvollen Villa zu suchen? Eine gute Frage. Ich habe sie mir auch schon gestellt. Und ich bin zu einer Antwort gekommen. Alicia war neurotisch und sammelte wie eine Elster. Ihre Gier nach glänzenden Dingen kannte keine Grenzen. Ganz besonders liebte sie Messing. Irgendeiner Lunke verkaufte ihr eine scharfe Granate. Wie ist sie explodiert? Warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Alicia liebte es, ihre wundervollen Besitztümer zu polieren. Sie kaufte eimerweise Politur. Polieren, polieren, polieren. Ich sehe. Aber haben Sie auch verstanden, was Sie sehen? Nicht ganz. Vielleicht geht mir später ein Licht auf. Würden Sie mir inzwischen einmal verraten, wie alt Sie sind? 64 Lenze habe ich gesehen. Und womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Die Kanzlei, die mich nächste Woche in den Ruhestand versetzen wird, kämpft im Auftrag ihrer Klienten gegen die Steuerbehörden. Ich bin ihr am meisten respektierte und am schlechtesten bezahlte Sklave. Wie auch immer, die Oberinspektoren tendieren dazu, meine Vorschläge zu akzeptieren. Ich bereite meine Fälle sorgfältig vor, nähere mich listig und mein Angriff ist tödlich. Ravela rieb sich die Hände und blinzelte. Lass uns gehen. Hebstra ging als erster die steile Treppe des kleinen Gebäudes hinunter und schaute sich draußen um. Sie haben sich selber um den Park gekümmert? Alicia hatte keine Lust, Geld für die Pflege auszugeben. Unbegreiflich. Das ist das vollkommene Beispiel eines Gartens aus vergangenen Tagen. Von Meistern entworfen. Von meiner Wenigkeit erhalten. Aber warum haben Sie kurz vor dem Teich Halt gemacht? Dieser schmutzige Sumpf. Ja, jetzt kann man ihn wohl so bezeichnen. Wasser interessiert mich nicht. Ravela sah unglücklich aus und seine unsteten Augen suchten eine klare Richtung zu finden. Das Grundstück grenzt an den Fluss. Der Fluss kann mich nicht erreichen und den Teich werde ich zuschütten lassen. Was sollen diese verteufelten Träume? Träume vom Ertrinken? Bei Ravela machte sich ein Zittern bemerkbar. Ist Ihnen kalt? Die drei wichen zurück, als Krankenwagen, Streifenwagen und Feuerwehrwagen an ihnen vorbei Richtung Tor fuhren. Gehen Sie lieber rauf und legen Sie sich ein bisschen hin. Wir werden uns zweifellos wiedersehen. Da sind Sie ja wieder. Ravela empfing im restaurierten Wohnzimmer der Villa. Sie Störer sonntäglichen Friedens. Er hob eine Kristallkaraffe und deutete auf langstielige, geschliffene Kelche, doch die Kriminalbeamten lehnten ab. Das gehört jetzt alles Ihnen? Es gab keine Kinder. Die Villa, der Park, der Mercedes, 1 Million Gulden von Ihrer Ehefrau in Investmentfonds angelegt? Eine weitere 500.000 hat sie in einer Lebensversicherung gesteckt. Der Ehemann kassiert beim Tod seiner Ehefrau. Ziemlich ungewöhnlich. Ich hatte die Klausel auf Gegenseitigkeit eingesetzt, damit die Versicherungspolice der Gerechtigkeit Genüge tut. Nach meiner modernen Eheauffassung haben beide Partner den gleichen emotionellen Wert. Sie haben sich in einen Zustand perfekter Freiheit hineinmanipuliert. Hebstra schaute aus dem Fenster und lächelte. Luxus, Schönheit, Abgeschiedenheit, keine Alltagssorgen. Ich mag Sie. Sie dürften nicht allzu weit vom Niveau meiner Auffassungsgabe entfernt sein. Da besteht zwar noch eine kleine Kluft, aber ich sehe die Bereitschaft, sie zu überbrücken. Das kann ich von Ihrem unbeholfenen Freund allerdings nicht behaupten. Sie sind mein Hauptverdächtiger. Sieh an. Ich bin handlanger Typen wie dir schon zur Genüge in der Steuerbehörde begegnet. Übereifrige Trottel, die es nie versäumen, alles von der falschen Seite aufzuziehen. Ravela funkelte dich hier an und grinste Hebstra höhnisch zu. Sie können doch nicht im Traum daran denken, mich des Mordes zu bezichtigen. Das Beweismaterial und der Sachverhalt ergeben keinen Hinweis auf ein Verbrechen oder an die Möglichkeit, mich für dieses Unglück verantwortlich zu machen. Ihren sogenannten Fall habe ich schon einmal versucht, Ihnen darzulegen. Alicia war verrückt auf glänzende Dinge und vervollständigte ihre elsterhafte Sammlung unwissentlich um eine scharfe Granate, die explodiert auf irgendeine Weise. Polieren, polieren, polieren. Hebstra zog eine Grimasse und schlug sein Notizbuch auf. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ihre Rente beträgt weniger als die Hälfte Ihres Gehalts. Ihr Ehevertrag verpflichtet Sie, die Hälfte der Instandsetzungskosten der Besitztümer zu tragen. Hebstra schlug sein Notizbuch zu und steckte es in die Tasche. Zeugen beschreiben Ihren Charakter als extrem eigensinnig und als nicht fähig, ein besseres Abkommen mit Ihrer getrennt lebenden Ehefrau auszuhandeln. Sie waren während des Krieges Soldat und kennen sich sicherlich mit Granaten aus. Haben Sie eine auf dem Flohmarkt erstanden? Ja? Wo bleibt der Beweis? Nimm ihn fest, rate ich dir. Krebstra bewunderte einen Schwarm Enten, die tief von der anderen Seite des Flusses herangeflogen kamen, und sah einer Wildgans nach, die am diesseitigen Ufer langsam zwischen den Rohrkolben hervortrieb. Sieh mal diesen Vogel. Ich denke, dass ich ihn als gutes Modell für mein nächstes Sonntagsbild verwenden kann. Nicht jetzt. Ich arbeite. Arbeite so, dass man's hört, Brigadier. Mach den Katzenkiller mürbe. Schick ihm kleine offizielle Briefe mit einer Vorladung. Schau von Zeit zu Zeit bei ihm rein. Bring sein Hirn auf Touren, rüttel sein Gewissen wach. Ich nehme meine Katze auf Band und spiele das Miauen nachts hinter einem Busch ab. Ich kann bei einem Pelzhändler einen Waschbärschwanz besorgen, an eine Schnur binden und im Kamin der Villa runterbaumeln lassen. Eigentlich steht Ravelei in Verdacht, seine Ehefrau ermordet zu haben. Du könntest dich wie sie anziehen. Ich bin so groß. In einer nebligen Nacht im Park rumtanzen auf einer der Rasenflächen. Nö. Aber irgendwie müssen wir was unternehmen. Ja, nur bewegst du dich da auf sehr dünnem Eis. Lass uns auf ehrbarerem Grund bleiben. Was sollen wir tun? Warten. Der Adjutant schlug mit den Fingerknöcheln gegen das Dach des Volkswagens. Auf die schöne Gerechtigkeit. Der Herbst kam und ging und der Regen wandelte sich in Graupelschauer und der Graupelschauer wechselte in Schnee über. Es war beachtlich kalt. Amsterdeich. Wo? Noch auf dieser Seite der Stadtgrenze. Ein Auto ist in den Fluss gerutscht und durch das Eis gebrochen. Unser Bergungskran hat es wieder rausgezogen, aber der Fahrer scheint verschwunden. Versuch zu helfen. Machen wir. Der Brigadier steckte das Mikrofon in die Halterung zurück und schüttelte Krebstra an der Schulter. Bist du wach, Adjutant? Ein Wachtmeister, der Ihnen bekannt vorkam, regelte den Verkehr auf dem Deich. Was gibt's da drüben? Ach, Sie sind es. Ein großer Mercedes ist vor unserer stattlichen Villa da, in der Kurve in Schleudern geraten, auf das Eis des Flusses geschlittert und versunken. Der Fahrer muss sich befreit haben. Wir haben es zwar geschafft, den Wagen wieder rauszufischen, aber von einem Körper fehlt bisher jede Spur. Sehen Sie da meinen Kumpel auf dem Eis? Er könnte etwas Unterstützung brauchen. Der Adjutant balancierte vorsichtig voran, besorgt nicht auszurutschen, und der Brigadier schlurfte mit schleifenden Schritten vorwärts. Dünnes Eis, was? Das letzte Mal hast du das gesagt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie nehmen am besten meinen Besen und kehren den Schnee beiseite, damit wir durch das Eis schauen können. Der Rier fegte mit ausholenden Bewegungen. Da! Ravelaar trieb einen halben Zentimeter unter dem Eis auf dem Rücken, die Arme weit ausgebreitet und die Beine gerade ausgestreckt, mit offenem Mund und hervorquellenden Augen. Sieht wie gekreuzigt aus. Lass ihn uns rausholen. Der Beamte schlug mit einem Vorschlaghammer auf die Eisfläche ein und jeder Schlag beförderte die Leiche mit einer ruckartigen Bewegung auf ein eisfreies Stück im Fluss zu. Ich hab dir ja gesagt, dass wir nur warten müssen. De Rier nickte, als der Körper plötzlich auftauchte, eine Art Satz machte und auf der anderen Seite auf die Eisfläche hinaufglitt. Da fliegt Ravelaar. Sie hörten. Da fliegt Ravelaar. Nach der Kurzgeschichte von Jan Willem van de Wetering, Hörspielbearbeitung Peter Micheladiges. Es sprachen Erzähler Hans-Peter Hallwachs, Krebstra Charles Wirz, De Rier Matthias Bonnier, Ravelaar Hans Kaninenberg und Daniel Stillanow, Günter Kasch, Joachim Notke und Michael Thomas. Regie Peter Micheladiges. Produktion Südwestfunk 1990.